So, es ist wieder Sonntag und heute ist der dritte Sonntag im Monat. Und ihr wisst, was da läuft. 17 bis 18 Uhr. Die Sandy Eve Show. Heute mit mir, dem Herrn Koller. Hagen ist out of office, sage ich. Er kommt eventuell später noch vorbei, beziehungsweise keine Ahnung, wo er sich rumtreibt. An dieser Stelle schöne Grüße, Hagen. Kommt gut wieder nach Dresden. Und von mir gibt es heute eine Stunde fluffigen Techno-Tech-House, Minimal-Tech-House oder wie man dazu sagt. Ich wünsche euch viel Spaß, werde hier und da noch ein bisschen was sagen und Musik ab. Was ich vergessen habe, ihr hört Color Radio, das freie Radio in Dresden. Und ja, die Sandy Eve Show, wie ich schon sagte. Und das war es jetzt mit meinem anfänglichen Gelaber. Round and white, come and swallow me. Take me with cold, cold water. Because I'm your pain killer. Killer, killer, killer, killer, killer, killer, killer. Let me be your pain killer.

Thank you.

Kurzer Zwischenbericht, alles ruhig hier, ihr hört Color Radio. Die Sandy Eve Show mit dem Herrn Koller und eine bezaubernde junge Dame im Studio. Hagen ist heute leider nicht da, ihr hört ein Set von mir. Ich grüße den Hagen nochmal an dieser Stelle und mehr gibt's dann kurz vor Schluss. Also viel Spaß weiterhin. We'll be right back.

Die Stunde ist fast rum, 2 Minuten bleiben noch. Von daher sage ich an dieser Stelle danke fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Habt einen schönen Sonntagabend. Und wer nochmal hineinhören möchte in das Set auf MySpace, könnt ihr das demnächst tun. MySpace.com/SundayEveShow.